Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mein größter Coup. Und ich frage euch, was war das größte Ding, das ihr bisher in eurem Leben gedreht habt? Was war der größte Erfolg, den ihr eingefahren habt? Was war das, was euch am besten gelungen ist bisher, wo ihr sagt, das ist das Tollste überhaupt, was ich bisher gemacht habe? Das war vielleicht auch das größte Glück, was ich gehabt habe. 0180 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Mein größter Coup. Christian, 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Was war es denn bei dir? Das war ungefähr vor 1,5 Jahren. Ja? Nun bin ich in eine 4-Zimmer-Wohnung reingezogen. Ja. Das war früher für die französischen Soldaten quasi, die bei uns stationiert waren. Mhm. Und auf jeden Fall bin ich da eingezogen. Voraussetzung war, wenn man keine Kaution zahlen kann, dass man die Wohnungen selber renoviert. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ich und mein Bruder haben dann quasi die, wie die Franzosen üblich haben, Parkett, Einbauschränke in den Wänden. Wir haben die Einbauschränke rausgerissen, weil das Holz einfach zu morsch war. Mhm. So, beim Rausreißen, alle Zimmer haben wir durchgemacht, bis aufs Wohnzimmer. Dann kam das Wohnzimmer dran und dann war irgendwo der Schock und das Glück zugleich da. Der Schock wir und das Glück? Der Schock und das Glück. Und der Schock war erstmal, dass ich jetzt ein bisschen Geld von mir hatte. Wo wir den Schrank rausgerissen haben, war eine Doppelwand drin. Nein. Doch, wirklich. Eine doppelte Wand war drin. Und wir reißen das raus und auf einmal fliegt mir das Geld quasi entgegen. Und ich guck und ich und mein Bruder gucken uns an, waren wir auch schon sprachlos. Was für, welche Währung war das? Das war Deutsche Mark. Deutsche Mark? Ja, alte Scheine wie auch neue Scheine. Also komplett zusammen waren es knapp über 100.000. Nein. Abgezogen von den alten Scheinen, die nicht mehr gültig waren. Ja. Die quasi auch die Bank nicht mehr annimmt, waren es knapp 100.000 Mark. Knapp 100.000, also abgezogen, die alten abgezogen. Die alten also 100.000 Mark sind verwertbar. Knappe 100, über 90. 100.000 Mark. Waren es 100 Markscheine, 50 Markscheine, 1000 Markscheine? Das waren zum größten Teil 1000 Markscheine, aber es war auch, was mich sehr gewundert hat, 50 Markscheine einbatzen dabei. 100er weniger. Waren die gebündelt? Waren nicht gebündelt. Die waren einfach so hinter den Wandschrank gedrückt. Das muss ein sensibler Mensch gewesen sein, der hat es schön aufeinander gelegt. Also, und dann, wo wir den Schrank rausgerissen haben aus der Wand quasi, dann kam das auf einen Schlag runter. Und ich sag ja, das war ein Schock und ein Glück zugleich. Aber es war eigentlich gar kein Schock, ne? Ein positiver Schock. Ja, ein positiver. Ich würde mir so einen Schock ab und zu wünschen. Wenn ich Wandschränke irgendwo rausreiße. Ja, und dann habt ihr dieses viele, viele Geld da liegen gehabt auf der Erde. Richtig, genau. Ihr habt euch angeschaut und habt gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Aber es war wahr. Es war so. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Bruder quasi gesagt, ich halte meinen Mund, ich sag keinem was. Ja. Sag mein Bruder, wenn du das machst und es kommt jemand, der weiß, du bist da eingezogen, bist du dran, sagt er. Melde das lieber dem Vermieter. Sag ich, okay, ja, mach ich. Angst hatte ich schon irgendwo. Ehrlicher Bruder. Ehrlicher Bruder, ja. Der Sascha. Der Sascha. Eine ehrliche Haut. Ehrliche Haut. Und auf jeden Fall habe ich dann den Vermieter angerufen. Das ist das Bundesvermögensamt. Das Bundesvermögensamt. Jetzt wissen wir, wo unsere Gelder überall hin verschwinden. Das Bundesvermögensamt versteckt unser Geld hinter alten Wandschränken. Okay, was haben die gesagt? Die haben gesagt Folgendes. Zuerst waren sie gar nicht so interessiert. Die haben wohl gemeint, ich tick nicht richtig. Dann habe ich noch einmal angerufen. Ja. Dann habe ich gesagt, noch einmal, hier Christian, sage ich, ich habe das Geld in dem Wandschrank gefunden, in der und der Wohnung, in der und der Straße wohne ich. Dann hat er mir das erstmal gar nicht abgekauft. Sage ich, wirklich, was soll ich jetzt machen? Soll ich es behalten? Sagt er, machen Sie es ganz einfach so. Gehen Sie zu Ihrer Bank, zu Ihrer Hausbank. Mhm. Machen Sie ein Sparbuch auf, das für ein Jahr gesperrt ist, wo verpfändet werden kann von unserer Seite aus. Ja, ja. Okay, das habe ich dann auch weit gemacht. Das hat mich 30 Mark gekostet. Das auch noch? Das auch noch, ja. Und dann habe ich das Sparbuch denen hochgeschickt. Also musste ich denen hochschicken, ja. Dem Bundesvermögensamt. Dem Bundesvermögensamt musste ich hochschicken. Ja. Und ein Jahr lang musste ich zittern. Ich war natürlich immer in der Hoffnung, dass es keiner sich meldet, dass keiner was sagt. Lass uns jetzt nicht zittern. Hat jemand was gesagt? Nein. Nein? Nein. 1,5 Jahre sind rum. Ja. Du hast das Geld in Händen und du darfst es sogar ganz offiziell behalten. Habe ich schon verbraucht zum Teil. Was hast du gemacht damit? Ich habe in den einen Jahr schon, bevor ich wusste, dass ich Geld kriege, habe ich mir ein Audi A3 bestellt, 1,8 Turbo. Ich dachte ein Audi TT. Nein, der ist doch erst jetzt rausgekommen. Ja, der ist jetzt rausgekommen. Ach, vielleicht nenne ich mir den auch noch. Ein scharfes Gefährt. Ja, ist schlecht. Aber lass uns nicht über Audis reden. Du hast jetzt wirklich ganz offiziell dieses Geld bekommen. Man hat es dir zugesprochen quasi. Ja, das war einfach so. Die haben es mir einfach zugeschickt. Die haben es mir zugeschickt per Einschreiben. Musste ich unterschreiben beim Postboten. Ich wusste nicht, ich habe auch schon mal Angst gehabt, das war die Kündigung oder so. Also das Sparbuch haben die zugeschickt irgendwie. Das Sparbuch haben sie mir zugeschickt. Und wo ich das dann aufgemacht habe, hatte ich weiche Knie. Das Erste, was ich gemacht habe, das war gleich an dem Tag, gleich vormittags, gleich zur Bank, da war ein Schreiben noch von Vermögensamt dabei, ich kann, also die dürfen das Konto entsperren, also quasi das Sparbuch. Also das ist ja eine tolle Sache. Das heißt, dann habe ich mir den Audi A3 gekauft, oder besser bar bezahlt, dann habe ich mir Wohnungseinrichtung gekauft, jetzt sind noch knappe 20.000 Mark übrig. Immer noch, ja, sicherlich, sicherlich. So teuer ist das Stand auch nicht. Also das ist wirklich ein Coup, ne? Ein ganz tolles Ding. Ja, und vor allem, ich war ja früher, sagen wir mal ganz ehrlich, nicht arg so betucht. Jetzt, ich hatte Wünsche, ich hatte immer den Wunsch, ein Audi A3, wenn ich das auch schon mal gesehen habe, den will ich haben. Den jetzt hast du ein schickes Auto, du hast eine schicke Wohnungseinrichtung und hast richtig Glück gehabt in deinem Leben. Ja, das erste Mal kann man quasi sagen, dass ich Glück gehabt habe. Haben die anderen Nachbarn das in dem Haus mitbekommen? Zum Teil, zum Teil. Haben die sicherlich auch dann alle ihre Wandschränke abgerissen? Die hatten sie auch rausgerissen, zum Teil selber, und haben aber nichts gefunden außer Dreck. Das heißt, das Bundesvermögensamt hat nicht herausbekommen, wer da früher gewohnt hat und wem das Geld gehört. Offensichtlich. Sicherlich, die wissen natürlich schon, wer da früher drin gewohnt hat. Ja gut, aber offensichtlich ist es denen wurscht, ne? Und, sicherlich, das hat den Franzosen. Die Franzosen waren in Friedrichshafen 50 Jahre, kann man sagen. Ja. Und wenn die Franzosen so uns was hinterlassen für die 50 Jahre, finde ich das doch gar nicht so schlecht. So. Vor allem für einen jungen Menschen wie mich mit 23. Ist eine sehr nette Geste der Franzosen, dass sie dich jetzt so glücklich gemacht haben, Christian. Ja, aber ich vielleicht mal den Urlaub auch in Paris dann. Ja, mach das. Verprass ein bisschen Geld bei denen, damit sie wieder zurückkommt. Ja, wollte ich dir nur noch eins sagen. Ja. Finde ich gar nicht mal so schlecht, den einen, der mal bei dir angerufen hat, der Marco. Der Marco? Der bei jedem Sender quasi in die Talkshows geht. Ja. Der ist ganz böse, ganz, ganz böse beim Hans Meiser aufgelaufen. Das habe ich erfahren, ja. Durfte raus und durfte, hat kein Geld fürs Taxi gekriegt, gar nichts. Hans Meiser hat das mitbekommen, dass er hier so über ihn gesprochen hat. Genau. Und das ist dann übel geendet für ihn. Finde ich aber nicht schlecht. Christian, woher kommst du? Was hast du für einen Dialekt? Ein sehr schön. Ja, sagen wir mal so, das ist halb schwäbisch und halb jugoslawisch. Ja, klingt gut. Finde ich auch, gefällt mir. Erotische Stimme, sagt man mir nach. Eine erotische Stimme? Ja, sagt man mir nach. Würde ich dem zustimmen. Also eine sehr schöne Stimme, ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne mit dir länger plaudern. Also ich kaufe mir ein Bildtelefon. Ja, kauf dir bitte ein Bildtelefon, damit ich sehe, wie du aussiehst. Und dann ruf uns nochmal an. Das machen wir doch. Okay, dann weiß ich genau, wer du bist. Der Franzose und 90.000 Mark. Weiß ich Bescheid. Alles Gute. Danke für den Anruf. Tschüss, Christian. Tschüss. Tschüss. Noch ein Christian? Tatsächlich noch ein Christian. Diesmal kein Christian. Dann kommt Therese. Und Therese ist 52. Hallo Domian. Therese, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, jetzt wirst du etwas leiser als bei dem Vorgänger, dem Christian. Ich kann dich also nicht so besonders gut hören. Doch, du wirst mich sehr gut hören gleich. Das ist am Anfang, bin ich immer ein bisschen verhaltener und dann komme ich in Fahrt. Schön, so dass ich dich sehen kann und du mich nicht. Warum? Ich liege hier auf der Couch. Aha. Ich bin schon im Bademantel. Hey. Wir haben ja auch morgens früh. Aber ich habe eine ganz tolle Geschichte. Na. Ich bin also, wie gesagt, 52. Ich bin Kölnerin. Ja. Und habe geheiratet 1965 und bin leider nach 23 Jahren geschieden worden. Habe 3 Kinder, 2 Söhne, eine Tochter. Hm. 10 Jahre habe ich alleine gelebt, täglich 12 Stunden gearbeitet, auch jeden Samstag. Das war nicht so besonders schön, zumal ich aus der Ehegeschichte auch noch Schulden hatte. Mhm. Ich habe also malocht wie eine Wilde, in der Hoffnung, irgendwann wird das mal aufhören. Mhm. Ich habe in einer Großversandgärtnerei gearbeitet, unter anderem am Bestelltelefon. Mhm. Und am 24. Oktober 1994... Ja. Meldete sich ein Herr und wir waren gehalten, das Geburtsdatum abzufragen. Ich fragte also und er sagte, dann passen Sie mal auf. 05 04 08. Und da mein gerade geborener Enkel ebenfalls am 5.4. geboren ist, sagte ich ganz spontan, oh, wie mein Enkel. Mhm. So habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Er ist 1908 geboren. Richtig, das 08. heißt, er ist 90,5 Jahre alt. 90,5 Jahre. Er war verheiratet, sehr gut verheiratet, die Frau sogar 2 Jahre älter als er, also 06 geboren. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Frau ist am 22. November vergangenen Jahres ganz urplötzlich verstorben. Und am gleichen Tag hat er mich angerufen und mich gefragt, ob ich bereit wäre, mein Leben für ihn auf den Kopf zu stellen. Jetzt bin ich ja baff. Also ihr habt euch, das müssen wir nochmal festhalten, 94 kennengelernt übers Telefon. Übers Telefon, ne? Wir 94. haben uns geschrieben. Und 97 ist die Frau erst gestorben. Richtig, am 22. November. Ja, und ihr hattet also 3 Jahre nur schriftlichen Kontakt. Und telefonisch. Ihr habt euch nie gesehen in den 3 Jahren? Nein. Und am Tage des Todes seiner Frau... Richtig. ...ruft er dich an und sagt, möchtest du mit mir das Leben teilen? Richtig. Hat dich das nicht im ersten Moment doch... Das hat mich umgehauen. Ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, halt, stopp. Darüber wollen wir also erstmal gar nicht reden. Nein, soll ich zu Ihnen runterkommen und Ihnen helfen? Mhm. Nein, das wollte er nicht. Er wollte also seine Frau alleine mit seinen beiden Töchtern, eine wohnt in Berlin, eine im gleichen Haus, aber beide nicht willens, ihn zu versorgen. Therese, dennoch frage ich dich, mich hätte irritiert an der ganzen Aktion, natürlich ist es schmeichelhaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätte es mich irritiert, dass der Mann quasi am Todestag seiner Frau emotional so drauf ist, dass er gleich schon die nächste Frau anruft. Das wirft ja auch ein Bild auf ihn. Ich habe geglaubt, der Mann steht unter Schock. Ach so. Der hat also jetzt einen Schrecken bekommen, ja. Er ist immerhin schon fast 90 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. 65 Jahre verheiratet mit seiner Frau, der steht so unter Schock, der weiß überhaupt nicht, was er sagt. Mhm. Aber er wusste offensichtlich, was er sagt. Ganz offensichtlich. Er meinte es sehr ernst. Richtig. Und ihr seid dann ein Paar geworden. Richtig. Ihr seid verheiratet, ne? Am 6. Februar diesen Jahres. 6. Februar 98. Richtig. Also hast du dir dann doch noch ein bisschen Zeit gelassen. Ne? 2 Monate. 2 Monate. Ja, ich habe also wirklich genau abgewägt. Ich bin auch ein paar Mal zwischendurch dann bei ihm gewesen. Wir wohnten 500 Kilometer auseinander. Ich wohnte in Hennes, das ist ja nicht weit von dir jetzt. Da hast du ihn dann auch zum allerersten Mal gesehen. Richtig, in Ebsdorf, das ist in der Lüneburger Heide in der Nähe von Uelzen. Und dieser große Altersunterschied ist ja nun doch eine ganze Menge. Du bist 38 Jahre. Noch eine knackige Frau mit 52. Will ich hoffen. Und mit 92 oder Anfang 90 ist man nicht mal so ganz knackig. Man ist absolut auch nicht mehr. Ja. Er ist durch eine Knochengeschichte, sprich Osteoporose, auch etwas gehandicapt im Gehen, geht auch vornüber gebeugt, aber geistig top fit. Jetzt muss ich dich was fragen. Das denken jetzt wahrscheinlich 90% der Zuschauer und Zuhörer auch. Vielleicht sogar 99, ja. 99, du weißt, worauf ich hinaus will. Richtig. Schlaft ihr miteinander? Nein. Nein. Nein. Wir haben also richtig gehend einen Vertrag geschlossen. Mhm. Ich gebe meinen Beruf auf, zahle ja nicht weiter in die Rentenkasse ein. Es ging gar kein anderer Weg, wenn ich ihm helfen wollte. Ich habe also verhindert, dass er in ein Heim kommt und unter Umständen entmündigt wird. Die Sache war angeleiert. Und auf diesem Wege heiraten wir und dann bekomme ich irgendwann am Tage X, wenn er nicht mehr sein wird, dann seine Rente. Das ist also alles genau über Rechtsanwalt abgeklärt worden. Es ist ein klarer Vertrag. Genau so. Ist es dann auch so, dass... aber mit Zuneigung. Mit Zuneigung, das wollte ich jetzt fragen. Also du würdest sagen, wir haben jetzt keine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Sex absolut und solchen Kram. Nicht, aber wir sind gute Freunde, würdest du es so sagen? Ja, richtig, ja. Und gehst du so weit und sagst, ich bin mit diesem Mann glücklich? Ja, das würde ich sagen. Mhm. So gut ist es mir in meinem ganzen Leben noch nicht gegangen. Und er ist auch im Moment der einzige Mann in deinem Leben. Ja, ja. Richtig. Also du vermisst auch die Sexualität nicht? Nein, absolut nicht. Ich denke, das kann man auch rausschieben, was immer am Tage X irgendwann geschehen wird. Ob ich dann wieder arbeite, ob ich mich selbstständig mache oder mich hinsetze und sage, jetzt reise ich durch die Weltgeschichte, was ich bislang nie konnte. Nun hat wir man, werden sehen. Ja, nun hat man ja schon die deutschen Sachen gehört. Will er, hat er keine Lust mehr auf Sex oder kann er aus gesundheitlichen Gründen? Aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht. Das ist dann so eine, man könnte sagen, eine Versorgungsehe, wenn man es mal böse sagt. Ja, so kann man das sehen. Aber wenn ihr beide euch da so arrangiert habt und das auch so offen ausgedrückt worden ist, ist es ja auch in Ordnung. Das denke ich auch. Ja, und du wirst auch sagen, unser Thema ist heute Nacht mein größter Coup. Das größte Ding, was ich gedreht habe, was mir widerfahren ist, das ist jetzt für dein Leben, würdest du so bewerten. Denn am Tage, als ich nach Ebsdorf gezogen bin, sagte er, wir müssen sofort zur Bank, denn ich bin nicht mehr der Allerjüngste. Das bisschen, das ich habe, das möchte ich sofort auf dich überschreiben. Ist er denn so auch wohlhabend? Das heißt, das wollte ich gerade erzählen, ja. Das war mir unbekannt. Das hat er erst gemacht, nachdem ich nach Ebsdorf gekommen bin. Er hat mir 200.000 Mark geschenkt. Hey. Und davon habe ich, höre und staune, in Hamm an der Sieg ein kleines Haus gekauft. Und in diesem Haus wohnen wir jetzt. Und da du erwartest unter Umständen noch mehr Geld, wenn ihr... Nein, das nein. Nicht. Das war alles, was er hatte und das hat er mir regelrecht zu Füßen gelegt, weil ich verhindert habe, dass er je in ein Altenheim muss. Darf ich dich noch fragen, wie hoch die Rente sein wird, die du irgendwann dann bekommen wirst von ihm? Das wird so Pi mal Daumen 2.500 Mark sein, die ich bekomme. Auch gut, ne? Ja, das meine ich auch. Also ich dann schon. Kommt zusätzlich noch meine eigene Rente. Du bist richtig rundherum zufrieden. Ja, das bin ich. Das hört und man... Und meine Kinder mit mir und er akzeptiert meine Kinder, die jüngste ist 27, der älteste 31, ja. Genauso als wenn es seine Kinder wären. Das ist sehr schön und auch eine sehr nette Geschichte. Und ich freue mich, dass du durchgekommen bist und sie uns erzählt hast. Prima. Therese, alles Gute. Alles schönen Gute. Gruß, schönen Gruß du an deinen Mann. Eine super Sendung. Vielen Dank. Tschüss, Therese. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt informiere ich euch. Es ist soweit. Das neue Domian-Buch ist da. Und dieses neue Domian-Buch ist im Prinzip ein Domian von Sinnen-Buch. Denn Hella von Sinnen hat für dieses Buch mit mir ein sehr langes Interview geführt und das ist abgedruckt in diesem Buch. Eingewoben in dieses Interview sind sehr markante und bewegende, jetzt fällt es um, bewegende und interessante Gespräche hier aus der Sendung. Das Ganze ist ein sehr privates, intimes und ja, teilweise auch schamloses Buch geworden, deshalb auch der Titel Jenseits der Scham. Ihr erfahrt sehr viel über mich, was ich so hier in der Sendung auch noch nicht erzählt habe. Ihr erfahrt sehr viel über Hella von Sinnen. Es heißt, ich sage es nochmal, Jenseits der Scham und es ist erschienen im VGS Verlag. Es ist erschienen anlässlich unserer 700. Sendung. Das ist wirklich eine Stange Arbeit, die hinter uns liegt. Nächste Woche gibt es die 700. Ausgabe 1 Live Domian. Und diese Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, haben wir hier eine absolute Premiere. Zum allerersten Mal wird ein prominenter Stargast hier bei mir live im Studio sein. Und dieser prominente Stargast ist Hella von Sinnen. Und ihr könnt eine Stunde lang anrufen zum Thema Hella von Sinnen. Ihr könnt sie alles fragen und befragen. Ihr könnt anrufen zum Thema Domian und ihr könnt anrufen zu diesem Buch Jenseits der Scham. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also viele Neuigkeiten. Ein neues Buch, eine Premiere hier in der Sendung. Nächste Woche 700. Ausgabe. Das ist schon eine tolle Zeit jetzt für uns. Jetzt machen wir weiter mit unserer Sendung hier heute Nacht zum Thema Mein größter Coup. Und ich begrüße ganz herzlich Hugo. Und Hugo ist ja, Domian? 50 Jahre alt. Ja. Hi. Hallo Domian. Ich bin gespannt. Bitte? Domian. Ja, ich höre dich gut. Ja, ich höre dich nicht so gut. Ja, leg mal los. Ja. So, Domian, ich werde dir mal über einen Coup erzählen, den wir mal vorbereitet haben mit einem der reichsten Zuhälter in unserer Stadt. Das ist jetzt eine Sache, die also sich wirklich abgespielt hat. Es gibt also in unserer Stadt auch heute noch einen der reichsten Zuhälter, der mehrere Häuser hat, der sein ganzes Geld wirklich von Frauen kassiert hat, der sich aber als einen der besten Stadtspieler im Begemmen, sagt ihr das was? Ja, klar. Das Brettspiel Begemmen. Ja, klar. Dieser Mann hat also Summen gespielt pro Spiel zwischen 2.000 und 5.000 Mark pro Spiel. Ja. An diesen Mann war nicht ranzukommen. Selbst mit unseren Mitteln, die wir hatten, war da nicht zu machen. Aber wo wir wussten, wo wir ihn packen konnten, das war auch das Begemmen-Spiel. Da aber keiner von uns in der Lage war, rein vom Spielerischen ihm gegenüberzutreten, haben wir uns einen Mann aus Brüssel geholt. einen jungen Mann, der das also beherrschte wie kein zweiter. Mhm. Den Mann kannte er nicht, den haben wir also eingeschleust in unserer Stadt. Ja. Wir haben sie zusammengeführt, weil wir ja bekannt waren mit ihm. Mhm. Und dieser Mann hat also sehr viel Geld dabei gehabt, was von uns finanziert worden ist. Und in dem fünften Tag, nachdem wir ihn bekannt gemacht haben, hat er sich auf ein Spiel eingelassen in einer Räumlichkeit, das aussah wie bei dem Film Cincinnati Kid. Mhm. Genau so. Mhm. Die erste Partie wurde gespielt mit 1000 Mark, was normal war. Ja. Die ersten drei Spiele haben wir absichtlich verloren. Der Mann hat es so gedreht, dass er also die ersten drei Spiele verlor. Dann wurde es verdoppelt. Dann verlor dieser unheimliche Spieler, dieser Zuhälter, das erste Spiel. Das hat er noch nie begriffen. Dann ist er natürlich heiß gelaufen. Und nach circa 9 Stunden Spielzeit hat der Mann 160.000 Mark verloren. Dieser Zuhälter, ja, der angeblich unschlagbar war, über die Grenzen hinaus. Ja. Diesen, also dieses Gefühl zu haben, diesen Mann, der dieses Geld alles in seinem ganzen Leben nur auf schmutzige Art und Weise erwirtschaftet hat, den so reinzulegen, das hat uns nicht leid getan. Absolut. Wer ist oder sind oder ist denn uns? Ja, wir haben also, ein Kollege und ich, wir haben das vorbereitet. Ja, nee, gehörst du oder der Kollege auch zu der Zuhälterszene? Nein, gar nicht. Wir sind ganz normale Spieler gewesen. Ja. Eben in gewissen Kreisen waren wir sehr bekannt. Mhm. Es gab keinen Gegner für diesen Mann. Mhm. Aber wenn er gekonnt hätte, hätte er sogar annonciert, wer gegen ihn antreten soll. Mhm. Wir haben einen Mann aus Brüssel geholt, der uns sehr bekannt war. 160.000 Mark hat er dann verloren. 160.000 Mark in einer Nacht hat dieser Zuhälter verloren. An wen? An den Spieler, den wir geholt haben. An den Mann aus Brüssel. Ja, natürlich haben wir das Geld durch drei geteilt. Ja, ja, ist klar. Wir sind ja auch mit drei Einsätze gestartet. Ja, ja. So, und der hat natürlich ein Riesenpaket Geld gehabt und das wollte er den Jungen auf die Schnelle wegnehmen. Der hat auch seine Bodyguards dabei gehabt in diesem Raum. Es war also nicht gerade angenehm. Wie der Zuhälter wollte das Geld, was er verloren hatte? Auf reelle Art und Weise wollte er ihm das abnehmen. Da gibt's ja keinen Betrug bei dem Spiel. Nur er war sich seiner Sache so sicher, vom Künderischen her, und hat die Schlappe seines Lebens erlebt. Wie ist die ganze Sache dann ausgegangen? Also ganz normal. Wir haben uns morgens um 4 Uhr getrennt. Ja. Das Spiel, das begann also nachmittags gegen 16 Uhr. Mhm. Ganz auf die Ruhige. Es wurde verloren, es wurde gewonnen. Aber diesen Mann, den wir aus Brüssel geholt haben, der war unschlagbar. Es blieb dann bei den 160.000 Mark, ja, die er verloren hatte? Der hat zugemacht. Er hat gesagt, das reicht für heute Nacht. Wollte einen zweiten Termin haben für die sogenannte Blutrevanche. Die nie zustande gekommen ist. Der Mann ist von der Bildfläche aus unserer Stadt verschwunden. Wir haben das Geld geteilt. Jetzt sag mir mal, warum du mit so einem Elan dabei warst. Warum war das so eine große Genugtuung für dich? Kann ich dir sagen. Wir haben also selbst teilweise vom Spiel gelebt, vom regulären Spiel, genau wie jetzt zur Zeit in einer berühmten Stadt hier in der Nähe bei uns die Weltmeisterschaften, die im Original Poker ausgetragen wird, in einem großen Spielcasino. Ja. Und es ist also immer auf die faire Basis gegangen. Nur dieser Mann, der hat so viele Menschen in anderen Spielen betrogen. Es ging immer nur um Geld. Also der hatte auch sehr viel Dreck am Stecken? Und Dreck am Stecken, er hat es verstanden. Er hat sehr viele Häuser in dem horizontalen Gewerbe, wo Frauen arbeiten, die er ganz brutal abzockt. Wir wussten das auch. Und wir konnten ihm nur mal ein verbügeln, indem er mal ein Riesenspiel, was er oft veranstaltet hat, aber er hat noch nie so viel Geld verloren. Also eine Riesengenugtuung für euch. Für uns, ja. Und für dich persönlich auch. Ja, natürlich. Und dann habt ihr nie wieder was von dem Typ gehört oder gesehen. Ja, und dann wollte er über unsere Instanz, weil wir den Mann ja quasi mitgebracht haben, er wollte von uns wissen, wo der Mann zu finden ist wegen einer Revanche. Und da haben wir gesagt, wir kannten den Mann selbst nicht, der Mann ist weg. Wir haben also so gemacht, jeder 50.000 Mark, wir haben durch drei geteilt. Und die 10.000 Mark, die haben wir dann mal an ein schönes, langes Wochenende mit allen Schikanen auch mal auf den Kopf gehauen in Belgien. Habt ihr mit dem irgendwann nochmal gespielt, mit dem Zuhälter? Ja, wir konnten mit ihm, er spielte nur dieses Spiel. Es war kein, wenn der mit uns was heißt, das andere spielen wollte, hätte er das gerne machen können. Nein, dieses Spiel war sein Standardspiel. Und da war er in unserem Bereich absolut unschlagbar. Es gab keine Gegner, bis über die Grenzen hinaus. Wie habt ihr denn eigentlich ausfindig gemacht, diesen Mann in Brüssel? Ja, das kommt, wenn man viele Spieler kennt, kommt das, dann geht das auf Annoncen, über Aachen ist das gegangen. Es spricht sich auch rum. Ja, ja, dann sind wir mit dem Mann in Kontakt gekommen, haben ihm also vorgeschlagen, was wir vorhaben. Ja. Und es hat in der ersten Nacht in der Höhe geklappt. Du glaubst gar nicht, wie dieser Mann eingebrochen ist. Ja, die 160.000, das war kein Geld für den Mann, aber der Verlust, des Spieles. Ja, und die Blamage. In unserer Stadt, das war das Schlimmste für ihn, was es gab. Die haben ihn ja hinterher ausgelacht. Mhm. Und der Junge, den wir geholt haben, das halte ich mal fest, der war 19 Jahre alt. Also es macht dir richtig Spaß. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Das liegt ungefähr 10, 12 Jahre. 10, 12 Jahre. Es macht dir heute auch sehr viel Spaß, ja, das genauso. Also heute, wenn ich ihn teilweise sehe, wenn ich durch die Stadt gehe, ab und zu sieht man ihn. Ich muss heute noch lachen. Wenn er wüsste, deswegen habe ich mich mit meinem Zweitnamen bei dir gemeldet, ja. Dann wüsste er sofort, wo es gelaufen ist. Sofort. Also, aber es war wirklich eine Genugtuung sondergleichen. Er hatte ja auch bestimmte Damen mit dabei. Ja. Also, ich danke für deinen Anruf, lieber Hugo. Ja, tschüss. Tolle Sache. Tschüss. Peter, der ist auch 50 Jahre alt, der kommt jetzt dran. Peter. Guten Tag, scheint heute der Tag der 50-Jährigen zu sein. Genau, der zweite. Peter. Ja, also ich muss erstmal leider mit einer kleinen Kritik anfangen. Ich bin also lange nicht mehr zur Rate gegangen, ob ich überhaupt anrufen soll. Weil ich finde, das Niveau der Sendung ein bisschen seicht, hängt doch vielleicht ein bisschen mit meinem Alter zusammen. Alter? Aber naja, ich habe gedacht, wir können da vielleicht ein bisschen momentan was dran tun, um mal kurzfristig das Niveau ein bisschen zu genau. heben. Genau, du bist da, jetzt wird das Niveau gehoben, erzähl mal. Genau, außerdem muss ich noch dazu sagen, also ich bin, anders als wohl die meisten Anrufer, im Moment nicht besonders aufgeregt. Ja. Und wenn du meine Geschichte gehört hast, dann wirst du mir das wahrscheinlich auch abnehmen. Also stell dir Folgendes vor, eine ziemlich große Wohnungsgesellschaft, die hat früher mal den Bund gehört, die wurde verkauft, die letzte Regierung, die stand ja so auf Privatisierung, ne? Und die müssen dann auf ihre Bilanzen achten und die versuchten also einen gewissen Mieterwechsel herbeizuführen, weil dann die Mieten schneller erhöht werden können, weil wenn man länger in der Wohnung wohnt, da gibt es ja diesen Mieterschutz, der kann auf diese Art und Weise umgangen werden. Ja, und ich war also eines dieser Opfer, die da vorgesehen waren. Die gingen mit relativ rüden Mitteln gegen mich vor. Also erstmal ohne Gericht. Da bekam ich so ein Schreiben, wenn ich bis zum 12. die Wohnung nicht verlassen hätte, dann würde die also aufgebrochen und ausgeräumt. Und dann wurden also Besichtigungstermine und Abmahnungen, was es also alles gibt. Diese ganze Palette, was man sich so vorstellen kann, das kennt man natürlich nur so aus dem Fernsehkrimi. Ne? Mhm. Wie gesagt, das war eine Wohnungsgesellschaft, die unter der Rechtsaufsicht des Bundesvermögensamtes, war ja eben schon mal die Rede von stand, und damit indirekt des Bundesfinanzministeriums von Herrn Weigel. Ja. Das hat denen aber nicht viel ausgemacht, also Gesetzestreue war nicht unbedingt deren Stärke. Habe ich alles schriftlich, deswegen kann ich das auch alles hier zum Besten geben. Das ist jetzt natürlich deine Sichtweise, wir können die Gegenseite hier im Moment nicht zu Wort kommen lassen. Ist mir klar, aber jedenfalls habe ich deswegen noch keine Schwierigkeiten bekommen. Das habe ich also verschiedentlich schon mal so in die Öffentlichkeit gebracht. Naja, jedenfalls hat mein Anwalt die dann erstmal mit so einstweiligen Verfügungen eingedeckt. Das reichte dann erstmal eine Weile. Dann mussten sie doch eine Räumungsklage einreichen. Haben sie dann auch gemacht. Und leider aufgrund ihrer, naja, Chuzpe, würde ich mal sagen, kann ich jetzt nicht ausführen, gewonnen. Ich habe dann zum Schluss dann noch so eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Vorsitzende des Landgerichts eingereicht. Hat auch nichts gebracht. Naja, dann stand also der Termin der Räumung an. Jetzt kommt der spannende Teil. Morgens um 8 Uhr kann der Gerichtsvollzieher, ne, also ich sollte die Tür aufmachen, würde sonst bloß teurer. Ich habe mich überhaupt nicht gerührt, Tür blieb zu. Gerichtsvollzieher holte, also wie man sich das so denken kann, dann den Schlosser und die Polizei. Ja, die haben dann versucht, auch die Tür aufzumachen. Die haben aber nur so ein kleines Loch da irgendwie reindrücken können. Und die Tür ging also nicht auf. Ja, dann haben sie durch das Loch in meine Diele geguckt. Und damit war das Thema Räumung, was meine Wohnung anging, für den Tag gegessen. Stattdessen wurde also das ganze Stadtviertel geräumt. Hä? Die haben nur irgendwie in deine Wohnung geguckt? Exakt. Und dann wird genau das Stadtviertel... Genau das, die haben mich gar nicht gesehen. Also ich stand da nicht mit der Axt hinter der Tür. Moment, oder Moment. Dann, die haben da irgendwie reingeguckt und dann wurde das ganze Stadtviertel... Ja, die haben dann noch in die Tür gemacht, die wollen hier irgendwie rein. Ja, aber wieso wird das... Ja, aber wieso wird das Stadtviertel geräumt? Ja, das kommt ja noch. Ich wollte es ja ein bisschen spannend machen, ne? Also hinter der Tür stand so ein Stahlzylinder, der war 1 Meter hoch und 60 Zentimeter im Durchmesser und darauf so ein kleiner handelsüblicher Infrarotbewegungsmelder. Was sagt uns das? Wie bitte? Was sagt uns das? Das war das, was die Leute gesehen haben. Und was haben die gedacht, was das ist? Die haben natürlich gedacht, das wäre eine 500-Kilo-Bombe, ne? Ach so. Das wolltest du natürlich auch, dass die das denken, oder? Also, ja, sagen wir mal so, ich habe deren Fantasie keine Zügel angelegt. Ja, ne? Also sagen wir ja. So, jetzt haben die das ganze Stadtviertel ja, das habe ich ja erst im Laufe der Zeit dann so mitbekommen, was dann so passiert ist. Ne? Ja, was ist dann passiert? Ja, also es kam Folgendes. Erstmal wurden sämtliche Häuser in der Umgebung geräumt. Die Anwohner, die kamen irgendwie in Turnhallen unter. Ist ja unglaublich. Und das, ja, das war so. Ja, das Haus doch wahrscheinlich auch, in dem du gewohnt hast, ne? Ja, mit Ausnahme meiner Wohnung. Wie gesagt, die wurde nicht geräumt. Ne? Die sind nicht davon ausgegangen, dass du in der Wohnung warst. Doch, die wussten, dass ich in der Wohnung war. Oder die dachten also, du würdest dich dann mit der Bombe zusammen in die Luft sprengen wollen, oder wie? Nehme ich an, dass sie das vermutet haben. Mhm. Da ist das nie zur Sprache gekommen. Ne? Wie ist alles aufgelöst worden? Das Ganze ist dadurch aufgelöst worden, also es ging also über 12 Stunden hin. Ne? Du hast 12 Stunden in deiner Wohnung gesessen und rundherum wurde alles... Ja, nicht nur geräumt, da kam also dieses Sondereinsatzkommando, also diese Leute mit den Maschinenpistolen und dieser Putativnotwehr, dieser eingebauten. Ne? Und, haben die dann irgendwann die Wohnung gestürmt oder was? Da hatte ich jeden Moment mit gerechnet, oder musste ich mit rechnen, die 12 Stunden lang. Ne? Das wurde dann so aufgelöst, dass die also irgendwann meinen Anwalt, den hatte ich allerdings nicht verlangt gehabt, auf der Autobahn gefunden haben, dann zur Einsatzleitstelle gebracht haben. Die wussten also irgendwie nicht weiter. Und die Polizei hatte also verhindert, dass ich per Telefon irgendwie Kontakt aufnehmen konnte nach außen. Ich konnte also keine Bekannten anrufen, auch nicht die Presse. Da war eine riesen Pressetribüne aufgebaut worden und so weiter. War also erzähl uns, wie es aufgelöst ist. Also die Sache ist aufgelöst worden. Der Anwalt hat mir gesagt, also diese Sache mit den Anwohnern. Dann habe ich also West 3 eingestellt, hieß das damals noch, also diesen Fernsehsender, auf dem du jetzt auch zu sehen bist. Ja. Und da lief also ein Film über diese Angelegenheit, also wo da so gerade so ein Polizist auf mein Schlafzimmerfenster zielt. Und da dachte ich, also wenn die Sache so einen Wirbel gemacht hat, dann habe ich vielleicht eine Chance, da die Hintergründe auch an die Presse zu bringen. Und dann habe ich der Polizei dann, ich habe den ganzen Tag überhaupt nichts gesagt, was da in diesem Zylinder drin ist und so weiter. Habe ich gesagt, okay, das Ding ist leer. Und mein Anwalt hatte mir vorher gesagt, wenn ich da also rauskäme, dann würde weiter nichts passieren, ich würde auch nicht festgenommen. Also du bist dann irgendwann rausgegangen. Du hast die Tür aufgemacht und bist schlichtweg rausgegangen. Und diese ganze Aktion war nur konstruiert oder initiiert worden von dir, um auf das, was du als Unrecht empfunden hast, aufmerksam zu machen. Ja, und dann gab es noch eine kleine Nachgeschichte. Ne? Da ist also anschließend ein Haftbefehl doch gegen mich erlassen worden. Und dann hat mich also die Bundesanwaltschaft und... Eigentlich zu Recht, nicht eigentlich, ich finde zu Recht. Wenn du so einen Aufwand betreibst, der ja nur eine Unmenge von Geld auch kostet, letztendlich im Steuerzahler Geld kostet. Ja, der hat den Steuerzahler noch mehr Geld gekostet, weil die haben mich also gesucht, nicht gefunden 6 Jahre lang, 3 Hauptverhandlungen mit Zeugen und ich weiß nicht was allem, also jedenfalls sehr kostspielig angesetzt, die sind alle geplatzt. Und zum Schluss ist dann die Sache ohne große Konsequenzen für mich eingestellt worden. Also strafrechtlich bin ich absolut aus dem Schneider. Du bist danach dann abgehauen, nach dieser Aktion? Ja, was heißt abgehauen? Ich war nicht mehr auffindbar. Ja, so kann man das dann auch ausdrücken. Dubios, klingt dubios und mir auch unsympathisch, sowas zu machen. Ja, ich hab ja keine Möglichkeit, dir zu erzählen, was da vorher passiert ist. Dennoch glaube ich, dass das nicht das richtige Mittel ist, ich hatte keine andere auch auf staatliches Unrecht zu reagieren. Ich hatte mich versucht, an die Presse zu wenden. Ich habe sogar versucht, eine Anzeige für 6.000 Mark in die Lokalpresse zu setzen, wo ich die Hintergründe aufgeführt hätte. Die ist abgelehnt worden. Eine kleinere Stadtzeitung hatte die Anzeige angenommen, mit ihrem Justiziar gesprochen und gesagt, nee, angesichts dieser riesigen Wohnungsgesellschaft könnten sie sich das als kleine Zeitung nicht leisten. Also du hast natürlich recht, dass wir das jetzt nicht aufdröseln können, was da wirklich im Hintergrund stattgefunden hat. Leider ist das kompliziert. Eine Riesenaktion jedenfalls da entstanden durch deine Initiative. Ja, das ist im Alleingang immerhin. Ich kenne niemanden, der sowas gemacht hat und dann anschließend teilweise aus der Sache rausgekommen ist. Bin ich mal gespannt, wie das Publikum es bewertet, ob die Sendung während der letzten 7 Minuten, wir haben ja 7 Minuten miteinander gesprochen, ob das Niveau rapide nach oben gegangen ist. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Peter, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, 12 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 35, 24 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt Mein größter Coup. Was war das größte Ding, was ihr bisher in eurem Leben gedreht habt, was euch widerfahren ist, vielleicht auch das größte Glück? Oder was ist das Tollste, was euch bisher in eurem Leben gelungen ist? Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Nochmal ein Hinweis auf übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ja ein besonderer Tag bei uns. Ich habe zu Gast live hier im Studio Hella von Sinnen. Und ihr könnt dann eine Stunde anrufen zum Thema Hella von Sinnen, zum Thema Domian und zum Thema neues Buch Domian, Jürgen Domian, Hella von Sinnen, Jenseits der Scham, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Manuela, 29 Jahre alt. Ja, hi. Hi. Na? Na? Ja, ich habe dich schon öfter versucht anzurufen. Ja. Und meine Themen waren wohl nicht so interessant. Ach, du bist eine sehr interessante Frau, glaube ich. Ja, und zwar, ja, heute ist der 2.12.98, also für mich auf jeden Fall. Ja. Und ich wollte dir nur sagen, ja, dass ich, ja, sag mal, seit 4 oder 5 Jahren den horizontalen Gewerbe nachgegangen bin. Ja, und auch noch nachgehst im Moment? Nee. Nee. Und zwar haben wir heute gefeiert, ich habe eingeladen, heute war Schluss. Heute war Schluss? Ja. Heute, genau heute war Schluss. Genau heute. Nach 4, 5 Jahren ungefähr? Nach 4,5 Jahren genau. Warum ist heute Schluss? Ja, kann ich dir genau sagen, ja, also genug Geld verdienen habe ich nicht, aber ich habe gut was gespart. Mhm. Und ich habe das Ding also ganz für mich alleine durchgezogen. Mhm. Ich bin ganz an einen... Also du hattest keinen Zuhälter? Nee. Nee? Deswegen, ich wollte das... Wie, wo hast du gearbeitet? Hast du auf der Straße gearbeitet? Nee, oder? Nee. Ich habe privat gearbeitet. Mhm. In, was heißt in? Ich habe so ein bisschen abgeguckt in einem Domina-Studio. Mhm. Also ich habe vorher auch nicht als Zofe gearbeitet. Zofe bedeutet das, wenn man sich also erniedrigen lässt, das habe ich nie gemacht, sondern ich habe ein bisschen zugeguckt, ich weiß nicht, es ließ mir auch ein bisschen Macht ausüben und habe dann praktisch von dieser Dame das Domina Studio, kann man sagen, abgekauft und übernommen. Achso, dann hast du deinen eigenen kleinen Bereich gehabt? Ja. Und hast du dann in den Zeitungen annonciert oder genau, wie sind die Kunden, diese Kunden sind dann zu dir gekommen. Genau. Du warst dein eigener Herr, deine eigene Frau und hast ein Kleingewerbe quasi gehabt, ne? Richtig. Hat es dir Spaß gemacht? Denke ich mal, also es war auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Ich habe einen ganz normalen Hauptschulabschluss. Ich habe vorher auch Jobs gemacht. Ich habe immer auf Papiere gearbeitet. Also ich habe vorher auch Jobs gemacht, die Spaß gemacht haben. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also es ist nicht nur das Geld an der Geschichte, was man verdient. Es ist auch, also der Luxus eigentlich für mich ist daran, dass man eben diese gewisse Freiheit hatte. Mhm. So zum Beispiel, wenn wir mal in Hamburg... Wenn wir mal in Hamburg einen Sommer hatten oder haben, dieses einfach 14 Uhr schwimmen gehen oder so. Und also die Freiheit, die damit verbunden ist. Die Freiheit, das ist der selbst, Luxus, nicht das Geld. Die Selbstständigkeit. Richtig, die Selbstständigkeit. Du sagtest gerade, dass du da, das war ein Domina-Studio, was du übernommen hast. Ja. Ist mir nicht ganz klar gewesen durch den Hinweis mit der Zofe gerade. Mhm. Hast du dann ausschließlich als, auch als Domina gearbeitet? Mhm. Ja, hast richtig. Du. Ne? Also ich habe gar nicht, Zofe ist meist, Zofe ist, kann ich mal ganz kurz für die Zuhörer erklären, Zofe ich, ist meistens... Ich bin auch ganz Ohr, weil ich gar nicht wusste, was eine Zofe ist. Also eine Zofe ist die, die devot ist. Ja, genau, devot. Mhm. Also Zofe ist die, ja, die sich anfassen lässt, die sich, auf Deutsch gesagt, der Geschlechtsverkehr eventuell vollzogen wird, wo die Domina natürlich dabei ist und das erlaubt und... Du warst Domina, hast du keinen Geschlechtsverkehr gehabt? Nein, habe ich nicht. Du hast in all den Jahren keinen Geschlechtsverkehr gehabt? Nee, dann lüge ich. Das ist natürlich eine interessante Variante der Prostitution, ne? Ja, ist richtig. Also das heißt, es wäre gelogen und es ist auch gelogen, wenn irgendwie irgendeine Frau erzählt, sie hat so und so viele Jahre angeschafft und hat niemals auf Deutsch gesagt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit einem Freier geschlafen. Mhm. Also das ist mir auch passiert. Ich habe vorher normal gearbeitet und Naja, und da ist es eben halt passiert. Also es ist dann doch passiert. Am Anfang, ja. Am Anfang, richtig. Aber in der Regel ist es nicht passiert. Nein, in der Regel hast nicht. Du und die Männer gequält, aber es kam nicht zu dem klassischen Geschlechtsverkehr. Nee, ja, gut, das war eine andere Abteilung. Ich habe auf normal angefangen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt ein paar Jahre weitermache und jeden Tag da, was weiß ich, 4, 5, 6, 7 Männer über mich hab oder unter mich, wie auch immer, dann kann das nicht sein. Mhm. Und dann habe ich mich eben halt anders orientiert. Nur heißt diese Sendung Mein größter Coup, das tollste Ding, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Würdest du sagen, diese Zeit war das tollste Ding, was du gemacht hast? Und die Tatsache, dass du jetzt sagst, ich höre damit auf. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Dominian, versteh mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich bin jetzt reich oder ich bin die Wohlhabendste oder ich konnte mir dies leisten und das leisten. Mhm. Es ist halt wirklich diese Freiheit, die ich hatte. Nun könnte man ja sagen, du bist erst 29 Jahre alt. Ja. Du hättest es dann ein paar Jahre weitermachen können. Ja, aber ja gut, das habe ich eben deiner Angestellten auch erklärt. Es ist eben, na gut, ich habe jetzt einen Typ kennengelernt, der ist ganz solide und der hat sich das angeguckt und bla bla bla und hier und da und er hat gesagt, also im nächsten Leben möchte er auch als Frau geboren sein. Er wird niemals was anderes machen, was er jetzt macht. aber es ist diese soziale Absicherheit. Es ist, ja, man muss sich selber krankenversichern und mehr ist eben halt nicht drin, ne? Mhm. Und ich habe jetzt gerade einen kleinen Autounfall gehabt und ich hatte keine Schuld und da hat der Rechtsanwalt gleich gesagt, pass mal auf hier, Fräulein, du hattest Verdienstausfall. Mhm. Ja, und also du möchtest im Prinzip, höre ich daraus, etwas Solides wieder machen, wo du auch sozial abgesichert bist. Ja, sicher. Obwohl du ganz gut Knete gemacht hast, aber man hängt ja doch in der Luft. Ne? Ja, richtig. Dadurch gibt es ja auch Initiativen, dass eben Prostituierte, dass Huren auch im sozial abgesichert werden sollten. Genau. Ich bin dafür. Ich finde, das ist längst überfällig, aber es ist bisher halt eben noch nicht stattgefunden. Richtig, so ist es. Wie stellst du dir denn jetzt dein neues Leben vor? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin mir eigentlich für ganz normale Arbeit und auch für Arbeit für 1,8 oder für 1,6 oder für, also ich habe einen normalen Abschluss, ganz normalen Hauptschulabschluss und ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja. Ja, aber du hast noch nicht so eine Aussicht im Moment. Nee, ich weiß es nicht genau jetzt. Du hast ein kleines Vermögen, eine kleine Rücklage, wo du von der du erstmal auch leben kannst. Richtig. Mhm. Und ich bin jetzt auch irgendwie, wenn man jetzt sagt, oh, es war alles so toll und so schön, ist auch übertrieben. Also es ist schon mitunter auch ein Job, wo du sagst, ey, ich könnte in die Ecke kotzen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber das Geld, was ich jetzt habe, das hätte ich niemals ansparen können. Darf ich dich fragen, wie viel du angespart hast? Ja, ich denke, mir ist mir auch egal. 98.000. Ja, das ist natürlich eine Stange Geld. Ja, geh vorsichtig damit um. Ne? Wie bitte? Ich sage, geh vorsichtig damit um. Ja, klar, ist auch viel angelegt und so. Obwohl ich auch. Ich habe gerade diese Passage mit dem Typ nicht verstanden. Ist das jetzt ein Mann, in den du dich auch verliebt hast? Ach so, ja, es ist ein Mann, in dem ich mich verliebt habe. Und zwar ist es in dem Job so, dass. Du bist ein bisschen angeswitcht, ne? Wie bitte? Du bist ein bisschen angeswitcht heute, ne? Vom Feiern, ne? Ich merke schon, dass die Worte so ein bisschen schwer fallen zu formulieren. Aber das macht dich nur noch sympathischer. Gut. Also es gibt eine Liebe und du hast jetzt auch genug von dem Job und möchtest sozial abgesichert werden. Ja, genau. Und ich weiß nicht, irgendwie Leute sagen dir immer so zwischendurch, auch wenn es alles ganz gut ist und ganz toll und du machst gerade Urlaub oder hast du gerade, was weiß ich, einen gebrauchten neuen Wagen gekauft. Ja, jetzt ist mal Schluss und hier und da und denk doch mal dran und irgendwann Absprung und ja und so. Jetzt ist der Absprung geschafft. Ja. Das war das größte Ding von Manuela. Und ich wünsche dir jetzt für den Neustart wirklich alles Gute, dass du die 98.000 Mark gut anlegst und dass es eine gute Grundlage ist. Habe ich schon. Manuela. Ja, finde ich ganz lieb. Darf ich noch was sagen? Ja. Dominan. Ich heiße Dominan übrigens. Ich wollte nur mal sagen, dass du ein ganz, ganz, ganz netter und einfühlsamer Typ bist. Danke, danke. Und dass wenn richtige Probleme auf dich zukommen, es kommen manchmal echt Pipifax-Probleme, wo ich an deiner Stelle wirklich sagen würde, pass mal auf, das Problem ist gegen das Problem davor, ehrlich, wenn, was weiß ich, mein Mann onaniert, wenn ich nicht dabei bin oder so, das sind eher wirklich Scheißprobleme. Und ich finde es ganz, ganz lieb, dass du dich um Menschen kümmerst, die richtige Probleme haben. Ich danke dir für das Kompliment. Okay. Und wünsche dir alles Gute für dein Leben. Ich auch. Tschüss, Manuela. Okay. Tschüss. Bis dann, ciao. Manchmal sitze ich hier vor meinem Computer und denke, wie sprichst du das jetzt aus? Jetzt zum Beispiel sitze ich davor. Devrem. Stimmt das? Devrem? Ja. Spricht man das in der Tat so aus? Ganz genau. Devrem, 22 Jahre alt. Was ist das für ein Name? Das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name, Devrim. Das ist einfach bei den türkischen Namen, die kann man immer so aussprechen, wie man sie schreibt, ne? Ganz genau. Man liest einfach nur die Buchstaben. Ja, das erleichtert mir dann einiges hier. Ja. Mein Lieber, erzähle, dein größter Coup. Mein größter Coup. Okay. Es war so, ich war bei der Bundeswehr, ja, bis vor kurzem noch. Und mein Traum war immer, Sänger zu werden. Ja. Und daran habe ich auch immer gearbeitet. Was für ein Sänger? Ein Schlagersänger? Ein Rocksänger? Nein, das wäre ein Hip-Hop und Soul, so Hip-Hop und Soul, ja. Und ich habe auch daran immer gearbeitet, eigene Texte geschrieben. Und bei der Bundeswehr, da hatten wir auch, das war in Mendig, so in der Nähe, hatten wir auch so ein, ja, Dönerbude, sag ich mal. Ein was? Eine Bilderbude? Döner. Ach, eine Dönerbude. Das hört sich gut, ja. Und da habe ich durch Zufall einen Jungen, einen türkischen Jungen, von Mendig aus kennengelernt. Ja. Und wir haben uns zusammengesetzt und wir haben eine Musikgruppe gebildet. Mhm. Und wobei er mittlerweile mein bester Freund geworden ist, oder so wie mein Bruder, würde ich sagen. Ja. Wir haben zusammen gearbeitet, immer, wenn ich Dienstlos hatte. Und da haben wir eine Musikgruppe gebildet. Mhm. Und das war dann so, dass ich schon einen Text hatte. Mhm. Das war von einer, oder Musik war von einer amerikanischen Gruppe, von Boyz II Men, kennst du bestimmt. Mhm. Und Text aber gecovert einfach, ne? Mhm. Wir haben daran gearbeitet und wir haben so einen Produzenten bekommen und haben so ein Amateurvideo gemacht und an ihm geschickt. Mhm. Ihm hat es gefallen. Yes, wir haben dann zusammen eine Maxi-CD fertig gemacht, Videoclip gedreht. Ja. Und ja. Danach kamen nur kleine Probleme, was das kleine, also das Wichtigste, weil das Lied eben Boyz II Men gehörte, mhm, braucht man ja die Rechte dazu. Mhm. Man soll ja nicht einfach klauen, mhm, sonst wird es am Ende teuer. Mhm. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt mit den Managern zusammengesetzt, besser gesagt mein Manager mit dem Manager von den Boyz II Men. Mhm. Und die sind jetzt so in der letzten, sag ich mal, Sprung, dass wir die... Dass ihr es covern dürft. Ja, ganz genau. Das und dass ihr eine CD rausbringt, ganz, genau, ganz offiziell, ohne, ja, rechtliche Probleme. Ganz genau. Mit türkischem Text oder mit, ja, deutschem, ganz Text? Mit türkischem Text. Mit türkischem Text. Und dieses könnte bedeuten, dass das Ding eventuell sehr erfolgreich wird. Ja. Und dann wäre das der größte Coup überhaupt in eurem Leben, in deinem, natürlich, Leben. Natürlich. Ich will natürlich, wir alle wollen jetzt eine Kostprobe von deiner Kunst hören. Live oder über mein CD? Nee, natürlich live, von dir jetzt. Nicht zu viel, nur so eine kleine Kostprobe. Ich singe vor meinem Refrain daneben, ne? Ja. Baby Tinge, Yolunen sonunda, yalnız kaldım yine, bıraktın beni sen, ya aşksız yaşayamam, sensiz olamam. Dann wiederholt sich das nochmal. Ich habe alles verstanden. Bis zur letzten Silbe. Also ich fand es sehr schön gesungen. Hab ich noch gedacht. Mensch, also da drücke ich euch aber die Daumen. Ja. Das könnte ja sein, dass wir euch dann demnächst im Fernsehen sehen. Ja, oder, auf, ne, jeden Fall hoffe ich mal. Aber ich wollte nur sagen, ich bin selber zurzeit in Aachen, studiere. Mhm. Und mein Partner, der ist in Koblenz, in Mendig. Ja. Und eigentlich ist mein größter Coup, sag ich mal, nicht, dass dieses Musikvideo oder daraus folgen wird, sondern ich kann nur sagen, auch wenn hier draus nichts werden sollte, ja, ist egal. Ja. Das größte Coup ist, dass ich diesen Jungen gefunden habe und er ist zurzeit wie mein Bruder geworden. Also ein richtig guter, ganz toller, genau, Freund, dein bester Freund. Ich sag ja, mehr wie bester Freund und das ist mein größter Coup, würde ich sagen. Ja, ich meine, das ist schön. Das ist ein Geld, netter, Erfolg netter und so weiter, die kommen und gehen. Ja. Aber Freundschaften, die dauern Ewigkeit eben. Wir grüßen ihn ganz herzlich. Jetzt Grüße nach Koblenz. Ja. Machen wir, ne? Ja, auf jeden Fall. Devrim, toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Falk, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Ja. Ich wollte erst mal sagen, also ich hatte, wo du Urlaub hattest, direkt Domian in Zug, ja. Ja, nun bin ich ja schon eine ganze Weile wieder hier. Ja, wollte ich bloß nochmal erwähnt haben. Also mir ist damals am 25.07.88 früh 4 Uhr geglückt, über die Mauer am Checkpoint Charlie von Ost nach West-Berlin abzuhauen. 88, da war alles noch dicht, ne? Genau. Mensch, das ist aber wirklich eine ganz, das ist aber wirklich eine Sache. Erzähl mal. Ja, also pass auf. Und zwar habe ich erstmal ungefähr 4 Tage lang die Situation da um die Mauer abgecheckt. Hm. Nun gehört ja gerade dieser Bereich oder überhaupt die Mauer in Berlin zu den bestbewachtesten Stellen der ehemaligen DDR-Grenze. Ja, das ist richtig. Also ich bin ja auch nicht so nah rangegangen, dass ich jetzt hätte irgendwie Schwierigkeiten bekommen könnten oder so. Ich war zwar andauernd in Ausweiskontrollen gewesen und dann war auch immer die Frage da, was wollen Sie hier und so, weil ich bin aus Sachsen, aus einem kleinen Dorf bei Radeberg, mit dem Motorrad damals nach Berlin gefahren. Na, jedenfalls habe ich das dann abgecheckt alles und habe dann gesehen, dass da am Postmuseum in der Friedrichstraße ein Baugerüst stand. Ja. Da bin ich dann nachts 23:30, das war ein Sonntag, bin ich dann erstmal aufs Dach geklettert, um die Situation abzuchecken. Hab dann gemerkt, dass ich habe mich da oben ziemlich sicher gefühlt, weil die mich also auch nicht gesehen haben da unten. Und habe dann durch Zufall sozusagen sogar einen Fluchtweg auch gefunden. Habe mich dann so weit wie möglich auf den Dächern Richtung Grenze bewegt. Bin dann an einem Entlüftungsrohr runter in einen Innenhof. Und von da aus dann noch immer an der Wand lang, immer geduckt unter den Fenstern lang. Und habe dann ungefähr, so 5 bis 8 Meter vor der Mauer gehockt, habe die Grenzposten auch gesehen in dem Häuschen. Und muss man dazu sagen, die Mauer war da höchstens 1,60 hoch. Aus Sichtgründen nehme ich an, weil da direkt der Checkpoint Charlie war. Und habe mir dann Mut gefasst sozusagen, beziehungsweise habe mir erstmal eingeschissen vor Angst, kann man auch sagen. Und dann kam aber ein Grenztrabi angefahren. Und dann dachte ich, wenn der jetzt in den Hof reinkommt, ist es vorbei. Und in dem Moment bin ich losgerannt wie ein Verrückter. Ja, und dann haben die dich bemerkt? Die haben mich erst bemerkt, als ich schon auf der Mauer drauf stand. Ja. Haben aber überhaupt nicht reagiert, haben weder gerufen noch sonst was. Nicht geschossen? Nicht geschossen, nichts. Bin dann auf dem Grünstreifen weitergerannt, an den Ami-Häuschen vorbei. Die haben wahrscheinlich gepennt, da waren die Jalousien runter. Da war auch eine deutsche Polizeiwache, an dem bin ich auch vorbeigerannt, bis zum U-Bahnhof Kochstraße. Dann habe ich mich erst nur auf die Straße geschmissen und den freien Boden unter meinen Füßen geküsst. Also das klingt ja fast unglaublich. Wie oft habe ich an dieser Grenze in Berlin gestanden und habe immer gedacht, wie unfassbar, dass man hier überhaupt, dass hier überhaupt jemand durchkommt. Ja, das war absolutes Glück. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ein Dorftrottel aus Sachsen nach Berlin fährt und über die Mauer abhaut. Du hast mit deinem Leben gespielt. Das ist richtig. Das war dir klar, ne? Das ist richtig, ja. Und in der Zeit war nicht abzusehen, dass die DDR zusammenbricht. Nee. Das war da noch nicht abzusehen. Damals noch nicht, nee. Was hat dich denn überhaupt zu dieser Aktion getrieben? Also, wie alt warst du da? Jetzt bist du 28. Das war eine Woche vor meinem 18. Geburtstag, ja. Ja. Ja, naja, also hauptsächlich der Drang nach Freiheit, wirklich, weil ich einfach mich wie in einem zwar großen, aber eben auch Gefängnis gefühlt habe. Aber mit 18 Jahren hat man Familie, man hat Freunde, das ist ja dann doch eine ganz große Entscheidung, sich zu so etwas durchzuringen, ne? Ja, das ist... Hast du deinen Eltern das erzählt? Und dann nee, das habe ich meinen Eltern niemandem erzählt. Das habe ich überhaupt niemandem erzählt. Nee, die hätten sonst auch Schwierigkeiten gekriegt. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub und als sie dann zurückgekommen sind, hatten sie eine Karte im Briefkasten, dass ich in West-Berlin bin. Und die waren begeistert. Die waren begeistert, die haben sich gefreut. Ja. Ich meine, gut anderthalb Jahre später, oder knapp anderthalb Jahre später, war ja die Situation nun völlig anders. Ja, das ist richtig. Hast du dich da so ganz im Stillen geärgert? Nee, im Gegenteil. Das wäre ein verlorenes Jahr gewesen, wenn ich das noch in der DDR gewesen wäre. Und du hast gleich Fuß gefasst? Es ist ein bisschen schwer gewesen. Also ich war erst in Marienfelde in dem Aufnahmelager. Dann habe ich eine Zeit lang beim Freund gewohnt und meine Eltern sind dann mit Ausreiseantrag durften die dann im April 89 ausreisen. Ah ja. Also die haben keine Schwierigkeiten bekommen. Doch, haben sie auch bekommen. Sie hatten laufend Verhöre von der Stasi und so hatten sie schon, ja. Naja, jedenfalls habe ich dann, wo dann meine Eltern gekommen sind, bin ich erstmal nochmal zu meinen Eltern gezogen. Wir haben dann gleich eine Wohnung gekriegt in Schöneberg. Und in West-Berlin? Ja, in West-Berlin, klar. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Heizungsbauer angefangen damals. Da hast du auch gleich dann eine Lehrstelle bekommen. Ja, habe ich sofort bekommen. Wohnst du jetzt wieder in deiner alten Heimat? Nee, ich wohne jetzt in Marienfelde. In Marienfelde immer noch? Ja, also nicht immer noch. Also ist zwar der gleiche Bezirk wie damals das Aufnahme. Ist natürlich jetzt auch noch, ja klar, ja. Ja, aber... Insofern. Ja. Und deine Eltern, sind die wieder zurückgegangen? Nee, auch nicht. Die wohnen noch in Friedenau. Ja. Ja, es ist also ein schöner Berg. Also das finde ich das Beeindruckendste. glaube ich, wenn jemand so etwas riskiert hat, weil du hast für die Freiheit dein Leben riskiert. Ne? War es aber wert. Es hätte sein können, A, dass du erschossen worden wärst. Ja, ich hätte auch vom Dach fallen können. Ja, das war ziemlich hoch. Oder hättest verhaftet werden können und du wusstest nicht, wie die politische Situation sich entwickelt. Es hätte sein können, dass du jahrelang in irgendeinem Stasi-Knast sitzt. Das wollte ich gerade noch sagen. Das war eigentlich sogar der Grund, warum ich diese Aktion überhaupt gemacht habe, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich es schaffe. Ich hatte eigentlich vor, wegen Fluchtversuch verhaftet zu werden. Wie bitte? Ja, und dann freigekauft zu werden, weil ich davon gehört hatte. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Also ein verdammt mutiger Mann bist du. Junger Mann warst du und das bist du wahrscheinlich heute auch noch. Sagen wir mal so, ich hatte einfach die Schnauze voll. Mhm. Trotzdem, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich auch die Schnauze voll gehabt hätte in der DDR, ob ich den Mut gehabt hätte zu so einer Aktion. Ich glaube fast nicht. Deshalb, naja, du kennst die Situation nicht. Nee, ich kenne schon einiges schon. Ja, okay. Respekt und schön, dass du hier Fuß gefasst hast und dass es dir gut geht. Alles klar. Falk, alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüssi. Jörg, 37. Hier ist der Jörg. Ja. Mein größter Coup war die Blockade eines Walfängers in Norwegen. Bist du bei Greenpeace? Ja. Die Blockade eines Walfängers. Ach, wie sympathisch du mir bist. Ich mag Wale. Ich mag Wale so gerne. Ja, ich auch. Erzähl mir, wir haben nicht nur so viel Zeit, aber erzähl mal so ein bisschen, was er da gemacht hat. Ja, also wir haben versucht, mehrere Schiffe im Hafen festzuhalten. Mhm. Und das Problem war, also wir informieren ja vorher mal die Presse, ja, damit es auch veröffentlicht wird und damit der richtige Druck entsteht. Und die Presse hat in Norwegen die Gelegenheit genutzt, die Walfänger zu warnen. Mhm. Und deswegen sind wir ja reichlich unfreundlich empfangen worden. Mhm. Die haben uns regelrecht verdroschen, die haben uns mit Wasserschläuchen... Ehrlich, verdroschen? Wir haben mit Schläuchen verprügelt, vom Schiff runtergeworfen, über die Reling ins Wasser geworfen und so Geschichten. Mhm. Und ich habe es mit einem Kollegen geschafft, als zwei einzige Leute, die das geschafft haben. Wir haben uns an der Reling, also wir sind aufs Schiff raufgekommen und haben uns dann an der Reling mit so einem Fahrradschloss um den Hals festgemacht. Das ist eine ziemlich sichere Geschichte, da hat man kaum eine Chance, jemanden wieder wegzukriegen so leicht. Hast du Angst? In dem Moment nicht. Ich war mir eigentlich sicher, wenn die merken, ich liefere mich aus, dass dann eigentlich nichts mehr passiert. So war es dann auch zum Glück. Mhm. Dennoch hätte natürlich was passieren können, ne? Du hättest verletzt werden können oder. Ja, ja, es gab einen verrenkten Fuß, irgendwie so Geschichten gab es schon. Also es war ziemlich übel. Also ihr wart dann festgekettet an der Reling. Wie ging's weiter? Ja, dann kurze Experimente, das Schloss zu knacken mit der Säge, mit Brecheisen und so, das klappte nicht. Die sind ziemlich sicher, die Dinger. Ja, dann kam Polizei, war sehr freundlich, fragten uns, ob sie uns helfen könnten, weil ich habe gesagt, ich hätte einen Schlüssel ins Wasser geworfen, was auch stimmt. Und dann sagte ich, nein, ich möchte gerne hier bleiben. Dann meinte er, ja, er könnte mir aber helfen und sagte ich, nein, ich bleibe hier und meinte, okay, und ist wieder gegangen. Also Personalien aufgenommen, klar, so das übliche Verfahren. Fernsehen vom norwegischen Fernsehen, das kam in allen Sendern den ganzen Abend lang. Habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich auf der Heimreise war. Das ist ja auch das Wichtigste überhaupt bei diesen Aktionen, ne? Dass die Medien da sind und dass eben diese Aktion, wie du sie beschrieben hast, dass die über die Bildschirme geht. Richtig. Später sind die wahrscheinlich dann auch rausgefahren, haben Unheil angerichtet, ne? Ja, die sind dann irgendwann sicherlich wieder rausgefahren. Wir können die nicht wochenlang festhalten. Das war begleitend, waren riesig große Anzeigen in der Zeitung, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu bringen, weil die zum Beispiel ihr Walfleisch auch gar nicht verkaufen können. Das liegt noch von Jahren vorher im Kühlhaus. Es wird subventioniert, da wird alles nur Geldmacherei. Norwegen ernährt sich nicht davon. Das wird mit Tradition gerechtfertigt, aber ich denke, mit Tradition kann man nicht alles rechtfertigen. Ist das bei dir auch so ein bisschen so ein Abenteuertrieb, solche Sachen zu machen? Nee. Also ist wirklich die Überzeugung, du stehst hinter der Sache und möchtest dafür dich einsetzen und halt auch deine Energie dann dafür. Richtig. Geben. Ob das Atombombentests sind oder irgendein anderer Quatsch oder Gentechnik oder sonstige Geschichten. Größter Coup, ne? Ja. Tolle Sache. Es hat trotzdem Spaß gemacht, also obwohl es sehr anstrengend war. Ja. Also danke. Spaß in Anführungszeichen. Danke für deinen Anruf und viel Erfolg für weitere Aktionen. Danke. Viel Erfolg für Greenpeace. Danke. Tschüss, Jörg. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Jeanette Krause und wir sind morgen auch wieder da. Offene Sendung. Zu jedem Thema könnt ihr anrufen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage ganz einfach, bye bye, bis morgen.